Ich habe es getragen 7 Jahre und ich kann es nicht tragen mehr. Wo immer die Welt am schönsten war, da war sie öd und leer. Ich will hintreten vor sein Gesicht in dieser Knechtsgestalt. Er kann meine Bitte versagen nicht. Ich bin ja worden so alt. Und trüg er noch den alten Groll, frisch wie am ersten Tag. So komme, was da kommen soll, und komme, was da mag. Graf Douglas spricht's, am Weg ein Stein lud ihn zur harter Ruhe. Er sah in Wald und Feld hinein, die Augen fielen ihm zu. Trug einen Harnisch rostig und schwer, darüber ein Pilgerkleid. Da horch vom Waldrand scholl es her, wie von Hörnern und Jagdgeleit. Und Kies und Staub auf wirbelnde Dicht, er jagte Meute und Mann. Und ehe der Graf sich aufgericht, waren Ross und Reiter ran. König Jakob saß auf hohem Ross, Graf Douglas grüßte tief. Dem König das Blut in die Wangen schoss, der Douglas aber rief: König Jakob, schaue mich gnädig an und höre mich in Geduld. Was meine Brüder dir angetan, was meine Brüder dir angetan, es war nicht meine Schuld. Denk nicht an den alten Douglas Knight, der trotzig dich bekriegt. Denk lieber an deine Kinderzeit, wo ich dich auf Knien gewiegt. Denk lieber zurück an Stirlings Schloss, wo ich Spielzeug dir geschnitzt, dich gehoben auf deines Vaters Ross und Pfeile dir zugespitzt. denk lieber zurück an Lynn Lithgow, an den See und den Vogelhirt, wo ich dich fischen und jagen froh und schwimmen und springen gelehrt. Und denk an alles, was einstens war, und sänftige deinen Sinn. Ich hab es getragen, sieben Jahr, dass ich ein Douglas bin, dass ich ein Douglas bin. Ich seh dich nicht, Graf Archibald, ich hör deine Stimme nicht. Mir ist, als ob ein Rauschen im Wald von alten Zeiten spricht. Mir klingt das Rauschen und traut. Ich lausch ihm immer noch. Dazwischen aber klingt es laut. Er ist ein Douglas doch. Ist ein Douglas doch. Ich seh dich nicht, ich hör dich nicht, das ist alles, was ich kann. Ein Douglas vor meinem Angesicht wäre ein verlorener Mann. König Jakob gab seinem Ross den Sporn, der kann, jetzt ging sein Ritt. Graf Douglas fasste den Zügel vorn und hielt mit dem Könige Schritt. Der Weg war steil und die Sonne stach, sein Panzerhemd war schwer. Doch ob er schier zusammenbrach, er lief doch nebenher. König Jakob, ich war dein Sehneschall, ich will es nicht für das sein. Ich will nur tränken ein Ross im Stall und ihm schütten die Körner ein. Und will selber machen die Streu und es tränken mit eigener Hand. Nur lass mich atmen wieder aufs Neu, die Luft im Vaterland, die Luft im Vaterland. Willst du nicht, so hab einen Mut, und ich will es danken dir, und zieh dein Schwert und triff mich gut und lass mich sterben hier. König Jakob sprang herab vom Pferd, hell leuchtete sein Gesicht. Aus der Scheide zog er sein breites Schwert. Aber fallen ließ er es nicht. Nimm's hin, nimm's hin, trage es aufs Neu und bewache mir meine Ruhe. reiten nach Linlithgow, du reitest an meine Seite. Da wollen wir fischen und jagen froh, da wollen wir fischen und jagen froh, als wie in alter Zeit, als wie in alter Zeit, als wie